Bei diesem Wetter, was liegt es da näher für so einen kleinen Spießer wie mich, als sich aufs Board zu schwingen und quasi direkt in die Altstadt zu fahren, also so hinein quasi zu rollen auf dem Brett, ja, obwohl sich das eigentlich nicht ziert als Kleinbürger. Aber wir waren da und ja, genau, also die Schrebergärtenbesitzer mögen das ja nicht so gern. Die finden das. Mal ganz pauschal gesagt, ja, geht schon los. Ja. Die mögen das nicht so gern, weil die machen ja so viel Krach, sagen die. Genau, es geht um die Skater. Es geht Ja. um diese Skater. Wir waren für euch unterwegs und es gibt in Nürnberg am Splittertor Graben, ja, bis wir das dann gefunden haben, weil der Weber hat der hat einen Spezialweg eingeschlagen, ja, da hat es ein bisschen länger Ja, gedauert. ich wollte die Schrebergärten umgehen im Graben. Ich habe schon gedacht, ich muss mich an so einen Ast, den Splittertorgraben, runterhangeln, dass wir da hinkommen. Okay, und dann haben wir ihn endlich gefunden, und zwar geht es um den neuen Skatepark, der sich noch im Bau befindet, morgen aber fertig ist. Ja, Ja. er wird ja morgen eröffnet. Ja. Und wir waren vorher für euch im Skatepark oder in dem neuen Skatepark und haben ein Interview mit Michael Pfister gemacht. Und im Hintergrund könnt ihr vielleicht hören, da sind einige die Bahn schon Probe gefahren, aber alles seinen rechten Gang geht, sag ich einmal. Ne? Unter anderem bin ja ich einmal gefahren. Ein herrlicher Spaß. Das Dazu hättet mehr ihr auf. sehen sollen. Schade, dass wir Radio und kein Fernsehen machen, Ja. weil da wär echt Bild mal lohnenswert zu sehen. Und dieser Michael Pfister ist eben Vorstand vom Skateboardverein. Das ist sozusagen der Verein, der sich mehr oder weniger dahinter geklemmt hat, dass das Ding gebaut wird, und hat auch den ganzen Bauprozess begleitet und konnte uns deshalb einiges erzählen dazu. So. Also ihr habt einen Park aufgezogen. Erzähl mir erstmal kurz Skateboardverein. Was ist das kurz? Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet mit dem Ziel, einen vernünftigen Skatepark endlich zu bekommen. Es gibt in Nürnberg 4, 5 Skateparks, die sind aber teils schon die 10, 20, 30 Jahre alt. Der Zustand ist recht schlecht von den ganzen vorhandenen Parks. Außerdem sind die nie in Zusammenarbeit mit Skateboardern entstanden, sondern hat halt die Stadt irgendwie mit irgendwelchen Jugendlichen, die halt einfach nicht so die Ahnung haben, geplant, und dementsprechend attraktiv sind die ganzen vorhandenen Skateparks. Wir haben uns vor 2 Jahren gegründet, haben eine echt super Zusammenarbeit mit dem Jugendamt von der Stadt Nürnberg hingelegt und haben dann eine Firma aus Kiel kontaktiert, die Firma heißt Ankerrampen, hatten dann Workshops zusammen auch mit ein paar Jugendlichen und haben dann angefangen, einen groben Plan auszuarbeiten und so weiter. Und so kam eins zum anderen. Die haben jetzt dieses Jahr, also dann musste das Ganze natürlich noch in den Haushalt und bewilligt werden, aber da wir ja die Jahre davor auch schon mal immer wieder gefragt haben, wie es ausschaut mit dem Skatepark, irgendwann mussten sie ja mal nachgeben. Und dann haben sie da irgendwas um die 200.000, 300.000 € bewilligt für den Park. Und vor ungefähr 2 Monaten haben die dann mit den Bauarbeiten angefangen, oder 6, 7 Wochen, glaube ich. Und das ist jetzt das Endprodukt. Sehr gut. Und glaubst du, die Nürnberger Skater-Szene ist groß oder aktiv oder Ja, man muss halt einfach mal sehen, dass wir natürlich mit Fürth und eigentlich auch Erlangen natürlich schon einen großen Einzugsbereich haben. Irgendwo sind ja die drei Städte sehr nah zusammen, und ich könnte mir vorstellen, ich bin schon so oft gefragt worden, wie viele Skater gibt es eigentlich. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Skater? Natürlich hat wahrscheinlich jeder dritte Jugendliche ein Skateboard daheim stehen und ist vielleicht mal damit zur Schule gerollt oder zum Bäcker, ist er dann ein Skateboardfahrer. Ich denke, wenn man erstmal ein paar Jahre fährt und intensiv Tricks übt, dann ist man natürlich sicher ein Skateboardfahrer. Aber die Zahl abzuschätzen, also wir haben 50 Vereinsmitglieder, aber es ist halt das Problem, dass nicht jeder Skater Bock hat auf einen Na Verein. klar. Es kostet jetzt zwar nur 2 € im Monat, aber viele haben dann vielleicht natürlich wegen einer komischen Vorstellung von Vereinsmeierei und so weiter. So ist es natürlich bei uns überhaupt nicht. Aber ich denke, es gibt mit Sicherheit mehrere hundert Skater, die wirklich das als Lifestyle betrachten, die halt in Skateboard-Klamotten rumlaufen, denen für die Skateboarding einfach das Ein und Alles ist. Ja, und ich denke, jetzt gerade mit dem Park ist es natürlich so, da hast du dann auch Anfänger, die bleiben dann halt auch dabei. Das ist halt bei den anderen Parks, da verlieren sie dann irgendwann die Lust. Aber hier kann man halt auch in 10 Jahren noch Spaß haben, und das ist dann einfach der große Unterschied. Na. Cool. Was macht diesen Park irgendwie jetzt besonders attraktiv für Skater? Was ist das Coole dran? Ich meine, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber Ja. vielleicht jetzt noch auf das Interview. Also das Besondere an dem Park ist erstens mal, dass eben wir Skater von Anfang an involviert waren, dass wir unsere ganzen Wünsche einbringen konnten und die Stadt wirklich immer auf uns gehört hat. Ja. Außerdem haben wir eine Firma ausgesucht, dessen Chef, aber auch die ganzen Mitarbeiter selber langjährige Skater sind und nicht nur das, sondern auch durch die Bank gute Skater, die auch schon einiges eben an Erfahrungen vorweisen konnten im Skatepark-Design und haben auch schon einiges gebaut. Und die Zusammenarbeit ist da halt natürlich auf einem ganz anderen Level. Einfach, wenn man mit Skatern am Tisch sitzt, da weiß man halt, was der andere meint. Und das ist eigentlich das Besondere an dem Park. Also das kommt nicht allzu oft vor in Deutschland, weil es gibt einfach viele Firmen, da hast du, sage ich mal, Geschäftemacher, irgendwie Leute, die wirklich nicht aus dem Skateboard-Sport kommen. Und dementsprechend schauen die Parks halt oft aus. Ja, die sind oft auch überteuert und das Design passt einfach nicht. Und die Skater sind dann oft hinterher unzufrieden. Und es gibt einfach genügend Skatepark-Leichen, die haben dann auch mal hier gern 400.000 Euro gekostet. Aber du findest selten Skater drauf. Das ist eher, da hast du dann kleine Kinder, die ein wenig rumrutschen. Oder die sind dann vielleicht für Anfänger interessant. Aber nach einem Jahr haben die dann verlieren die das Interesse, weil der Park einfach keine Herausforderung bietet. Weil einfach vieles nicht zusammenpasst und das ist einfach hier ganz anders. Was mich so grundsätzlich noch vielleicht, das weiß ich, ob ich das grundsätzlich sagen kann, aber war das ein großer Kampf dafür oder hat es lang gedauert? War das mit den Geldern schwierig oder ging es jetzt ganz nein. gut? Nein, also jetzt an sich für dieses Projekt, man kann sagen, es ging für dieses Projekt vor 2 Jahren mit der Gründung des Vereins los. Dann hatten wir ein großes Treffen mit dem Jugendamt, mit einem Vertreter vom Germanischen Museum, die sich da wegen dem Lärm ja wegen gestört fühlten. Und da hatten wir dann einen großen runden Tisch und da waren wir aber schon so weit fortgeschritten, dass die Nötigkeit schon längst erkannt wurde seitens der Stadt, dass wir dringend einen neuen Skatepark haben. Insofern war es jetzt speziell für den Park hier kein großer Kampf. Glaubt ihr, also glaubst du, es läuft dann von selbst an so, dass viele Leute kommen oder macht ihr da irgendwie besonders Werbung dafür? Oder? Also wir müssen eigentlich keine Werbung machen. Jetzt, heutzutage ist es so mit den sozialen Netzwerken, gerade bei Facebook. Wir haben natürlich eine Facebook-Gruppe, die Skateboard-Freunde Nürnberg e.V. Gruppe und wir haben extra für die den Skatepark hier eine Seite namens Spittler Park STG Gruppe gegründet. Da spricht sich das natürlich dann durch die sozialen Netzwerke heute bei den Jugendlichen ratzfatz rum. Aber letztendlich ist der Park so zentral, die sehen das beim Vorbeiradeln und es spricht sich rum. Das ist natürlich, wir müssen keine Werbung machen. Wir machen insofern Werbung, das kann ich auch dazu sagen, am 6.7. Also am Samstag in 3 Wochen ist das offizielle Opening von dem Skatepark, richtig groß mit Barbecue und DJ-Musik. Wir wollen einen kleinen Wettbewerb machen und der Oberbürgermeister hat sich sogar angekündigt, dass er extra hier eingeflogen kommt, um das rote Band durchzuschneiden. Also das wird natürlich schon mal ein Riesending, da werden wir natürlich noch in die Werbetrommel rühren, in der Hinsicht, dass wir Flyer herstellen, dass in der Zeitung wird vielleicht was stehen und so weiter und ich denke jetzt vielleicht auch dank euch. Und das Ganze ist ja auch ein bisschen so, im Hinterkopf war ja auch immer, dass im Kornmarkt so viele Leute skaten. Und glaubst du, dass es realistisch ist, dass dann wirklich alle abziehen oder? Jein. Sagen wir mal, das war die Initialzündung für diesen Park. Deswegen war das auch der Wunsch, dass der neue Park auch sehr zentral ist. Denn wenn er wieder irgendwo am Stadtrand wäre, dann verschwinden natürlich das Germanische ist natürlich extrem zentral. Dann werden die alle natürlich nicht verschwinden. Aber ich glaube schon, also die werden mit Sicherheit nicht alle verschwinden, es wird mit Sicherheit weiterhin ein Treffpunkt bleiben, aber ein Großteil wird auch hier fahren. Okay. Aber natürlich ist der Kornmarkt trotzdem attraktiv, er ist groß, er ist mitten in der Stadt und so weiter und so fort und er ist auch schon ziemlich legendär eigentlich. Also, aber es wird weniger werden, aber verschwinden werden sie da nicht. Okay. Es wird sich mehr aufteilen jetzt. Ja, und genau deshalb waren wir für euch natürlich auch am Kornmarkt und haben da die Skater gefragt, wie sie es denn handhaben werden. Ob sie jetzt umziehen zum Splitterdorgraben, zum neuen Skatepark oder ob sie auch am Kornmarkt bleiben. Was ist am 6.7. in Nürnberg? Keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Oder? Es geht um die Eröffnung von dem Splittertorgraben. Ah, ja, da habe ich mich die letzten 2 Wochen schon für interessiert, aber habe es nicht rausbekommen. Ich dachte nämlich, er ist schon offen. Warst du schon mal dort? Nee, aber ich habe es mir von oben angeschaut. Ja. Okay, was hältst du davon? Geil. Okay, ziehst du dann um oder zieht ihr dann um von da auf? Ja, halbtags Museum, halbtags. Okay. Habt ihr euch schon so ausgedacht oder was? Ja. Was macht das hier so attraktiv für euch? Was ist so cool hier? Naja. Ist der einzige Platz, den man skaten kann in der Stadt. Okay. Richtig gescheit. Und ist groß. Man kann fahren, ohne dass man verscheucht wird. Es gibt eigentlich nichts Besseres als hier. Momentan. Habt ihr von gehört? Ja, der Contest. Ja, genau. Also da gibt es alles Mögliche. Aber es geht darum, ihr seid ja hier am Skaten sozusagen, oder? Und was macht es für euch so interessant hier? Warum kommt ihr hierher ausgerechnet? Ja, man kann nirgendwo anders fahren. Okay. Ja, das ist Das ist richtig, man kann ja woanders fahren, aber das ist halt hier mitten in der Stadt. Okay. Und hier ist halt so gut wie immer jemand. Und glaubt ihr, werdet dann umziehen, weil da ist doch jetzt das... Wegen dem Skatepark auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, weil das hier immer noch bestanden bleibt, weil das mitten in der Stadt ist, weil hier immer jemand ist. Okay. Wie so eine Art Jugendzentrum, man kommt hier hin und hier sind alle Altersklassen vertreten. Von ja. 28, 30 bis, keine Ahnung, wie alt ihr seid, weil ich selber bin 16. Und das ist halt immer cool so hier. Okay. Wird halt niemand ausgelacht, so bei anderen Skateparks ist das so, sind immer Biker und das ist so voll der Konkurrenzkampf und hier ist das so. Wir sind Leute, die fahren gerade einen schlechten, Leute, die fahren verdammt gut halt so und trotzdem fahren wir alle zusammen halt so. Ja, gönnen wir es den Skatern. Lassen wir sie doch einfach fahren und unterdrücken unseren kleinen Kleinbürger in unserem Vorhirn, oder Chris? Ganz genau so sehe ich das auch und ich muss sagen, ich habe wirklich nach meiner Höllenfahrt ja, auf dieser Skatebahn nach der Halfpipe, ja, habe ich wirklich Blut geleckt. Wie, hast du schon ein Skateboard geholt? Ich habe ja noch eins. Ach so. Und ich werde auf jeden Fall einmal da am Splitter, da Graben, wenn es eröffnet ist, fahren. Ich muss sagen, wo ich das probiert habe da, ne, wo wir das Interview gemacht haben, da habe ich dann abends da Voltaren essen müssen. Ja. da hat mir so der Halswirbel wehgetan dann nochmal im Sturz, dass es wirklich nimmer gegangen ist. Du bist ja auch, du lässt dich ja auch nicht abhalten von sowas. Ich sage überhaupt auch, Chris, nicht. Sage ich, mach's nicht. Na, ja, Gott. Aber der ist ja der wie ein Löwe da auf das, naja, ein Löwe auf dem Skateboard stelle ich mir auf. Ja, wir haben ja ein Video davon, das können wir auf Facebook stellen.